Lektion 12. 12. Lektion. Wir sind an der Küste vom Ozean. Aber was ist ein Küste? Weißt du nicht, was ein Fluss ist? Doch, der Rhein ist ein deutscher Fluss. Der Guaíba ist ein brasilianischer Fluss. Ein Fluss hat zwei Ufer. So, das Land ist auf jeder Seite vom Fluss. Auf der linken und auf der rechten Seite. Die Küste ist am Meer sein Ufer. Wir sahen das Ufer vom Fluss, die Küste vom Meer oder die Meereskiste. Wir nennen die Küste auch Praia. Auf einem hohen Fels steht ein Frau. Oh ja, ich sehe sie drüben, auf der linken Seite. Aber was ist ein Fels? Du weißt, was ein Stein ist. Ein Diamant ist ein Stein. Es ist der höchste und wertvollste Stein. Ein Fels ist ein großes Feststeinmaß, ein großer Steinhaufen. Wir sahen, wenn viele Menschen auf der Straße vor ich ein Haus stehen, da steht ein Haufen Menschen oder ein Menschenhaufen. Was will der Menschenhaufen? Er will sehen, was da ist, was er sieht. Was ist hohe? Es ist ein Adjektiv und steht hier als Attribut für Fels. Sein Prädikativform ist immer hoch. Wir sahen, der Baum ist hoch. Aber in der 11. Lektion, das heißt, in der vergangenen Lektion, haben wir gesehen, dass ein Attributiv Adjektiv ein E nehmen kann. Wenn das Adjektiv hoch ein E nimmt, wird's hohe. Der hohe Baum. Attributive Adjektive? Wann hatte man das? In was für Lektion? Wir haben das in der 11. Lektion. Ach, danke schön. Ich tun sie noch mal lesen, was die Rechus lernen. Ehrlich gut. Unser Deutsch, das heißt, das Brasilianisch-Hunsrigisch, hat viel Rechle. Aber du bist ehrlich klug und kannst sie lernen. Der sagt, dass die Adjektive ein E nehmen können, gell? Jo, richtig. Aber was ist nehmen? Ich tun das erklären. Deine Schwester ist in der Schule, aber du bist daheim. Du hast ein Buch und willst es geben für deine Schwester, wo in der Schule ist. So gehst du in die Schule und nimmst das Buch für sie. Ach, jetzt verstehe ich das. Wenn wir zu einem Platz gehen, mit einem Ding in unserer Hand, nehmen wir das Ding, gell? Richtig. So wenn ein Adjektiv, wo im Text steht, ein E hat, Sommer ist das Adjektiv ein E nimmt. Verstanden. Das Adjektiv hat kein Hen, aber es kann ein Buchstab nehmen. Dem No, was machst du? Gibst du das Buch für deine Schwester? Jo, ich gebe ihr das Buch. Es war dein, du hast das Buch. Ich hab das Buch? Jo, aber wenn du das ihr gibst, hast du es noch? Nee. Ich hab's nicht mehr. Meine Schwester hat's. Richtig. Du gibst ihr das Buch mit deiner Hand. Jo, ich lehe das Buch in ihrer Hand und so holt sie das von meiner Hand in ihrer Hand. Ich bringe das Buch mit mir von meinem Haus in die Schule, für das Buch, was sie sie gebe. Und sie holt das. Was dein ist, gehört dir. Das Buch war dein, aber jetzt ist es ihr. Das heißt, es gehört dir nicht mehr. Ich verstehe das. Ich gebe das ihr. Sie holt das. Deswegen gehört das jetzt ihr. Ordentlich gut. Was dein ist, ist dein Eiche. Ist der Eiche. Oder ist dein Eichertum. Das Buch gehört ihr. Es ist ihr Eichertum. Ist doch das Haus dein Eichertum? Nee, es gehört dem deutschen Fischer. Dem Herr Brille aus Frankfurt. Aber mir tun die Frau an der Kiste vergessen. Jo, du hast recht. Sie steht noch da. Die Sonne scheint noch. Aber die ist weit unten am Himmel im Westen. Es ist Abend. Ich verstehe die Wörter Himmel und Abend nicht. Weißt du nicht, wo Gott ist? Doch, Gott ist... Du willst sagen, Gott ist im Himmel. Die Sonne ist am Himmel. Der Mond und die Sterne sind auch am Himmel. Wir sind auf der Erde und auch nicht im Himmel. Die Engel sind im Himmel und auch die guten Menschen, gell? Ach nee, nicht die guten Menschen, aber deine guten Menschen ja Seele. Der Körper von einem Mensch, das heißt, das, was wir ja von Mensch auf der Erde sind, ist sterblich. Aber die Seele, der Geist von einem Mensch ist unsterblich. Gott ist Geist. Und die Seele von einem Mensch kommt von Gott und geht wieder zu Gott am Ende von Leben auf der Erde. Aber der tut das Wort Oven vergessen. Ach nee, ich tu das jetzt erklären. Weißt du, was ein Jahr ist? Oh ja, ein Jahr hat 12 Monate. Und ich weiß die Namen von den Monaten. Aber ich kann nicht auf Deutsch sagen, wie viel Tag ein Monat hat. Wir tun das jetzt lernen. 12 mit 1 ist 13. Dann kommt 14, 15, 16, 17, 18, 19 und dann 20. So, mehr kenne bis 20 zähle. Jo, bis 20. Dann kommt 21 und so weiter bis 29. Und dann 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, wie viel Tag hat ein Monat? 30 oder 31 Tag? Der Monat Januar hat 31 Tag. Aber der Monat Februar hat nicht 31 Tag? Nee, Februar hat 28 Tag. Aber er hat alle 4 Jahre, im Schaltjahr 29 Tag. März hat 31, April hat 30 Tag und so weiter. Wie viel Tag hat ein Jahr? 365. Aber das Schaltjahr hat 366. Aber wie erklärt das, was Abend ist? Ich sehe noch nicht am Ende. Der Anfang vom Tag, wenn die Sonne aufgeht, ist der Morgen oder Morgen. Das Ende vom Tag, wenn die Sonne untergeht, ist der Abend oder Abend. Die Frau steht hier an der Meereskiste, dort oben vom Fels. Sie sieht die Sonne untergehen. Es ist Abend. Und was kommt nur am Abend? Die Nacht.